Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Momentan frage ich mich eigentlich, wie man ohne den If This Then That, also IFTTT-Dienst, ausgekommen ist, bevor es das gab. Aber das ist eigentlich ein ganz anderes Thema und darum soll es heute auch nicht gehen. Das war nur eine Art, vielleicht misslungene Einleitung. Es geht um Mediatheken von öffentlich-rechtlichen Sendern. Wie kam man ohne Mediatheken aus? Ich weiß es nicht. Trotzdem würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass Sendungen in den Mediatheken nicht nur 7 Tage verfügbar sind. Aber so geht es wahrscheinlich nicht nur mir. Die Mediatheken-Apps, das gibt es ja für ARD und NDR und WDR und Arte und Dreisat und was auch immer, haben eins gemeinsam. Die funktionieren aber so sonderlich hübsch und sehen sie nicht aus. Also jedenfalls meiner Meinung nach. Trotzdem hat mir das bis jetzt gereicht, beziehungsweise wenn ich irgendwie auf dem Fernseher zum Beispiel was aus der Mediathek nachgucken will, dann starte ich die einfach auf meinem Fire TV und da sieht das durchaus in Ordnung aus. Es gibt jetzt eine iOS-App, die Mediatheken zusammen von öffentlich-rechtlichen Sendern zusammenfasst. Und diese App ist Pavo, Mediatheken und Live-TV und ja, darüber möchte ich jetzt sprechen. Gratis-App, Version 1.1 liegt vor, 17,1 MB groß und die Sprache ist Englisch. Erfordert mindestens iOS 9.0 oder neuer, bei 71 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 5 Sternen. Und es gibt In-App-Käufe. Ihr könnt dem Entwickler, den Entwicklern einen Kaffee ausgeben. Einen kleinen Kaffee für 99 Cent, einen großen Kaffee für 1,99 oder einen riesigen Kaffee für 3,99. Sprich, Entwickler unterstützen mit dem In-App-Kauf. Ansonsten ändert sich nichts in der App. Also es gibt sowieso keine Werbung zum Beispiel. Es ist nicht so, dass ihr jetzt irgendwie Werbung oder ähnliches entfernen müsstet. Das muss ich sagen. Also die App ist schön. Und ich habe sie jetzt tatsächlich auch ein bisschen benutzt. Ich würde kein Geld dafür ausgeben. Das muss ich ganz klar und ganz ehrlich so sagen. Warum würde ich das nicht machen? Die Mediatheken-Apps der Sender sind zwar nicht so schön, aber sie machen das, was sie sollen und reichen mir im Funktionsumfang vollkommen aus. Also nur der Optik wegen würde ich kein Geld für eine alternative Mediatheken-App ausgeben. Das geht nur mir so, das ist nur meine Meinung. Einige von euch werden es vielleicht auch schoflich finden, dass ich die App jetzt trotzdem nutze, ohne einen In-App-Kauf zu tätigen. Aber wie gesagt, meine Meinung und meistens schaue ich irgendwas in der Mediathek sowieso am Fernseher nach und dann nutze ich die ARD oder was auch immer für eine App direkt auf dem Fire TV. Ja, genug der Vorrede. Pavo unterstützt folgende Sender: Dreisat, ARD Alpha, Arte, BR Bayerisches Fernsehen, ARD, 1 Festival, 1 Plus, HR Fernsehen, Kika, MDR, NDR, Phoenix, RBB, SR, SWR, WDR, ZDF, ZDF Neo, ZDF TV, ZDF Info und ZDF Kultur. Die Features der App sind folgende. Live TV, schau direkt ins laufende Programm. Kann man wunderbar machen, weiß man direkt, wo man raufklicken muss. Man kann unter Entdecken interessante Sendungen sehen, die dir oder die euch von der App vorgeschlagen werden. Stöbern, nutze die Angebote der Sender im Überblick. Suche, durchsuche blitzschnell alle Mediatheken auf einmal, zum Beispiel irgendwie nach Tatort oder Krimi oder was auch immer. Merkliste, Sendungen einfach merken und später anschauen. Bequemes Fortsetzen, du kannst eine Sendung anfangen und einfach über die Verlaufsliste fortsetzen. Sharing. Pavo unterstützt das Teilen von Sendungen über alle angesagten Kanäle, also Twitter, Facebook etc. pp. Display zu Client. Schaue auf deinem Fernseher via AirPlay und Chromecast. Via Chromecast habe ich es ausprobiert. AirPlay hat in Zusammenarbeit mit dem Fire TV und der, ich glaube, Air Receiver App irgendwie nicht geklappt. Ich weiß aber nicht, kann genauso gut an der App auf dem Fire TV liegen. Es gibt ebenfalls noch einen Nachtmodus. Beim Betrachten in dunklen Umgebungen passt sich die App automatisch an. Und für das iPhone 6, 6S Plus, was ja 3D-Touch hat, gibt es Peak und Pop. Man kann also ein bisschen raufdrücken oder nicht ganz so stark raufdrücken, dann öffnet sich die Sendung und wenn man dann fester drückt, öffnet sich die Sendung ganz. Also im Prinzip schreiben sie in der Beschreibung 3D-Touch Peak and Pop ist das neue Zappen. Wie ich erwähnte, die App sieht schön aus. Ihr habt halt dieses irgendwie die Suchrubrik und die Entdeckenrubrik. Ihr habt die Rubrik mit den ganzen Sendern. Klickt ihr auf die Sender rauf, irgendwie zum Beispiel auf Dreisat, seht ihr ja die einzelnen Sendungen der Sender und dann könnt ihr darauf gehen und dann seht ihr das, was von der Sendung in der Mediathek verfügbar ist. Das Ganze ist sehr leichtgewichtig, sehr nett, sehr schnell und passt gut ins iOS-Design und trotzdem bleibe ich dabei. Würde die App Geld kosten, ich hätte sie nicht getestet, weil die nicht ganz so schönen Apps der Sender machen im Prinzip genau das Gleiche. Ihr habt dann halt verschiedene Apps und das sieht alles, ist alles nicht ganz so schön, aber sie tun es halt. Da die App ja gratis ist, Pavo, auf jeden Fall mal laden, wenn man irgendwie Interesse an Mediatheken hat und auf jeden Fall mal, ja, wenn auch nicht nutzen, wenigstens angucken, das ganz klar. Und wer anders denkt als ich, dem würde ich dann auch empfehlen, einen kleinen, großen oder riesigen Kaffee dem Entwickler auszugeben. Also, Download-Empfehlung meinerseits für Pavo Mediatheken und Live-TV oder Live, nein, wie heißt das genau nochmal? Doch, Pavo Mediatheken und Live-TV. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich unselbstverständlich ciao und bye-bye und ich wünsche euch natürlich eine schöne Osterzeit. Entspannt euch gut. Und ja, ich denke, morgen hören wir uns auf jeden Fall nochmal und dann nach den Ostertagen wieder. Das war's nun endgültig. Macht's gut. Ciao. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.